kürzeste Geschichte der Zeit von Stephen Hawking und Leonard Mlodinow. Sie hören eine Produktion des Hoffmann und Campe Verlags mit Ulrike Johansson und Stefan Benson. Vor etwa 40 Jahren sagte der Physiker Richard Feynman: Wir haben das Glück, in einem Zeitalter zu leben, in dem noch immer Entdeckungen gemacht werden. Es ist wie mit der Entdeckung Amerikas. Man kann es nur einmal entdecken. Das Zeitalter, in dem wir leben, ist das Zeitalter, in dem wir die fundamentalen Naturgesetze entdecken. Heute sind wir dem Ziel, das Wesen des Universums zu erklären, näher als jemals zuvor. Mit diesem Hörbuch möchten wir einen Eindruck davon vermitteln, wie aufregend diese Entdeckungen sind und welches neue Bild der Wirklichkeit sich daraus ergibt. Kapitel 1: Vorstellungen vom Universum. Wir leben in einem seltsamen und wunderbaren Universum. Um es in seinem Alter, seiner Größe, seiner Kraftentfaltung und seiner Schönheit zu würdigen, bedarf es einer außerordentlichen Vorstellungskraft. Die Stellung, die wir Menschen in diesem riesigen Kosmos einnehmen, erscheint eher unbedeutend. Und so versuchen wir, das Ganze zu begreifen und die Rolle zu verstehen, die wir darin spielen. Ein namhafter Wissenschaftler, man sagt, es sei Bertrand Russell gewesen, hielt vor einigen Jahrzehnten einen öffentlichen Vortrag über Astronomie. Er schilderte, wie die Erde um die Sonne und die Sonne ihrerseits um den Mittelpunkt einer riesigen Ansammlung von Sternen kreist, die wir unsere Galaxis nennen. Als der Vortrag beendet war, stand hinten im Saal eine kleine alte Dame auf und erklärte: Was Sie uns da erzählt haben, ist alles Unsinn. In Wirklichkeit ist die Welt eine flache Scheibe, die von einer Riesenschildkröte auf dem Rücken getragen wird. Mit einem überlegenen Lächeln hielt der Wissenschaftler ihr entgegen: Und worauf steht die Schildkröte? Sehr schlau, junger Mann, parierte die alte Dame. Da stehen lauter Schildkröten aufeinander. Die meisten Menschen werden über die Vorstellung, unser Universum sei ein unendlicher Schildkrötenturm, den Kopf schütteln. Doch woher nehmen wir die Überzeugung, es besser zu wissen? Schauen Sie nach oben in den Nachthimmel. Was könnten diese Lichtpunkte bedeuten? Sind sie winzige Feuer? Es dürfte Ihnen schwerfallen, sich vorzustellen, was sie wirklich sind. Denn das, was sie wirklich sind, liegt weit jenseits unserer gewöhnlichen Erfahrung. Schwer vorstellbar ist, wie weit die Planeten und Sterne tatsächlich entfernt sind. Die alten Chinesen erbauten Steintürme, um die Sterne aus der Nähe betrachten zu können. Der Gedanke, dass uns die Sterne und Planeten viel näher sind, als es in Wirklichkeit der Fall ist, bietet sich an. Denn in der alltäglichen Welt fehlt es uns an Erfahrungen mit so riesigen räumlichen Entfernungen. Diese Abstände sind so groß, dass es sinnlos ist, sie in Metern oder Kilometern zu messen, den Maßeinheiten, in denen wir die meisten Strecken erfassen. Stattdessen verwenden wir das Lichtjahr. Die Entfernung, die das Licht in einem Jahr zurücklegt. In einer Sekunde bewältigt ein Lichtstrahl eine Strecke von 300.000 Kilometern. Folglich ist ein Lichtjahr eine sehr lange Distanz. Der nächste Stern, von unserer Sonne abgesehen, heißt Proxima Centauri, auch als Alpha Centauri C bezeichnet, und ist rund 4 Lichtjahre entfernt. Das ist so weit, dass selbst das schnellste Raumschiff, das unsere Ingenieure heute am Reißbrett entwerfen können, für die Reise etwa 10.000 Jahre brauchen würde. Im Altertum waren die Menschen sehr bemüht, das Universum zu verstehen. Aber sie hatten unsere mathematischen und wissenschaftlichen Voraussetzungen noch nicht entwickelt. Heute verfügen wir über sehr leistungsfähige Werkzeuge. Geistige Werkzeuge wie die Mathematik und die wissenschaftliche Methode und technische Werkzeuge wie Computer und Teleskope. Mithilfe dieser Werkzeuge haben wir viele Erkenntnisse über das All gewonnen. Doch was wissen wir wirklich vom Universum? Und wieso wissen wir es? Woher kommt das Universum? Und wohin entwickelt es sich? Hatte es wirklich einen Anfang? Und wenn, was geschah davor? Was ist die Zeit? Wird sie je ein Ende finden? Können wir in der Zeit zurückgehen? Neuere Erkenntnisse in der Physik, die teilweise neuen Technologien zu verdanken sind, legen einige Antworten auf diese alten Fragen nahe. Eines Tages werden uns diese Antworten so selbstverständlich erscheinen, wie die Tatsache, dass die Erde um die Sonne kreist. Kapitel 2: Die Entwicklung unseres Weltbildes. Obwohl noch zur Zeit von Christoph Kolumbus viele Menschen glaubten, die Erde sei flach, können wir die Ursprünge der modernen Astronomie bis ins antike Griechenland zurückverfolgen. Um 340 vor Christus verfasste der griechische Philosoph Aristoteles die Schrift Vom Himmel. Darin brachte er gute Argumente für seine Überzeugung vor, dass die Erde keine flache Scheibe, sondern kugelförmig sei. Ein Argument stützte sich auf die Mondfinsternis. Aristoteles hatte bemerkt, dass diese Verfinsterungen dadurch erzeugt werden, dass die Erde zwischen Sonne und Mond tritt. Dabei wirft die Erde ihren Schatten auf den Mond und verursacht die Verfinsterung. Aristoteles hatte beobachtet, dass der Schatten immer rund ist. Das kann nur der Fall sein, wenn die Erde eine Kugel und keine flache Scheibe ist. Wäre sie eine Scheibe, wäre der Schatten länglich, in der Form einer Ellipse. Die Griechen hatten noch ein weiteres Argument dafür, dass die Erde rund sein muss. Wäre die Erde flach, müsste ein Schiff, das sich vom Horizont her nähert, zuerst als winziger, unbestimmter Fleck erscheinen. Beim Näherkommen wären wir nach und nach in der Lage, Einzelheiten zu erkennen, etwa Segel und Rumpf. Das ist aber nicht der Fall. Wenn sich ein Schiff am Horizont zeigt, sehen wir zunächst die Segel des Schiffes. Erst später erblicken wir den Rumpf. Der Umstand, dass die Masten eines Schiffs, die hoch über den Rumpf aufragen, als erster Teil des Schiffs über dem Horizont auftauchen, ist ein Beweis dafür, dass die Erde eine Kugel ist. Auch schenkten die Griechen dem Nachthimmel viel Aufmerksamkeit. Zur Zeit von Aristoteles hatte die Menschheit schon seit Jahrhunderten aufgezeichnet, wie sich die Lichter am Nachthimmel bewegten. Sie hatten bemerkt, dass sich zwar fast all die vielen tausend Lichter, die sie sahen, gemeinsam über den Himmel zu bewegen schienen, fünf von ihnen aber, den Mond nicht mitgezählt, eigene Wege gingen. Sie wichen zwischenzeitlich von der regelmäßigen Ost-West-Route ab, um später zu ihr zurückzukehren. Diese Lichter nannte man Planeten, das griechische Wort für den Umherschweifenden. Die Griechen beobachteten fünf Planeten, weil man nur fünf mit bloßem Auge sehen kann: Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn. Heute wissen wir, warum die Planeten am Himmel so ungewöhnliche Bahnen ziehen. Während die Sterne sich im Vergleich zu unserem Sonnensystem kaum bewegen, kreisen die Planeten um die Sonne. Daher ist die Bewegung der Planeten am Nachthimmel sehr viel komplizierter als die Bewegung der fernen Sterne. Aristoteles glaubte, die Sonne, der Mond, die Planeten und die Sterne bewegten sich in kreisförmigen Umlaufbahnen um die Erde, während diese in einem unbewegten Zustand verharre. Eine Auffassung, der seine mystische Überzeugung zugrunde lag, die Erde sei der Mittelpunkt des Universums und die kreisförmige Bewegung die vollkommenste. Aus dieser Vorstellung entwickelte Ptolemäus im 2. Jahrhundert nach Christus ein vollständiges kosmologisches Modell. Im ptolemäischen Modell umgaben 8 Sphären die Erde. Jede Sphäre war etwas größer als die vorhergehende, ähnlich wie russische Puppen. Die Erde bildete den Mittelpunkt der Sphären. Was jenseits der letzten Sphäre lag, wurde nie deutlich erklärt. Mit Sicherheit aber gehörte es nicht zu dem Teil des Universums, der menschlicher Beobachtung zugänglich war. Die äußerste Sphäre war also eine Art Grenze oder Behältnis für das Universum. Die Sterne nahmen feste Positionen auf dieser Sphäre ein. Wenn sich die Sphäre drehte, blieben die Sterne daher relativ zueinander in den gleichen Positionen und kreisten gemeinsam als geschlossene Gruppe über den Himmel, genauso wie wir es beobachten. Die inneren Sphären trugen die Planeten. Diese waren auf den jeweiligen Sphären nicht fixiert wie die Sterne, sondern bewegten sich auf ihren Sphären in kleinen Kreisen, sogenannten Epizyklen. Durch die Rotation der Planetensphären und die Bewegungen der Planeten auf ihren Sphären entstanden Planetenbahnen, die relativ zur Erde sehr komplex waren. Auf diese Weise konnte Ptolemäus erklären, dass die beobachteten Bahnen der Planeten viel komplizierter als einfache Kreise am Himmel waren. Das ptolemäische Modell lieferte ein System, das hinreichend genau war, um die Positionen der Himmelskörper vorherzusagen. Doch zur präzisen Vorherbestimmung dieser Positionen musste Ptolemäus von der Voraussetzung ausgehen, der Mond folge einer Bahn, die ihn manchmal doppelt so nahe an die Erde heranführte wie zu den anderen Zeiten. Das wiederum bedeutete, der Mond müsste manchmal doppelt so groß erscheinen wie sonst. Ptolemäus war sich dieser Schwäche seines Systems bewusst. Dennoch wurde es allgemein, wenn auch nicht ausnahmslos, akzeptiert. Die christliche Kirche übernahm es als Bild des Universums, da es sich in Einklang mit der Heiligen Schrift bringen ließ. Eine Darstellung des ptolemäischen Modells finden Sie im Booklet, Abbildung 1. Doch 1514 schlug Nikolaus Kopernikus, Domherr zu Frauenburg, ein anderes Modell vor. Kopernikus hatte die revolutionäre Idee, dass nicht alle Himmelskörper die Erde umkreisen müssen. Vielmehr glaubte er, die Sonne ruhe unbewegt im Mittelpunkt des Sonnensystems, während die Erde und die anderen Planeten sich in kreisförmigen Bahnen um die Sonne bewegten. Wie das ptolemäische, so bewährte sich auch das kopernikanische Modell recht gut, deckte sich aber nicht vollkommen mit den Beobachtungen. Es vergingen fast 100 Jahre, bevor die Idee ernst genommen wurde. Dann traten zwei Astronomen, der Deutsche Johannes Kepler und der Italiener Galileo Galilei, öffentlich für die kopernikanische Theorie ein. 1609 begann Galilei, den Nachthimmel mit einem Fernrohr zu beobachten, das gerade erfunden worden war. Als er den Planeten Jupiter betrachtete, entdeckte er, dass dieser von einigen kleinen Satelliten oder Monden begleitet wird, die ihn umkreisen. Daraus folgte, dass nicht alle Himmelskörper die Erde direkt umkreisen müssen, wie Aristoteles und Ptolemäus gemeint hatten. Gleichzeitig verbesserte Johannes Kepler die kopernikanische Theorie, indem er vorschlug, dass sich die Planeten nicht auf Kreis, sondern auf Ellipsenbahnen bewegten. Mit dieser Veränderung der Theorie deckten sich die Vorhersagen plötzlich mit den Beobachtungen. Das war der Todesstoß für das ptolemäische Modell. Warum die Planeten die Sonne wirklich umkreisen, wurde erst viel später erklärt, im Jahr 1687, als Sir Isaac Newton die Philosophiae Naturalis Principia Mathematica veröffentlichte, das wahrscheinlich wichtigste physikalische Werk, das je erschienen ist. In den Principia stellte Newton ein Gesetz auf, nach dem Gegenstände, die sich in Ruhe befinden, natürlicherweise immer weiter in Ruhe bleiben. Es sei denn, dass eine Kraft auf sie einwirkt. Und er beschrieb, wie die Kraftwirkungen einen Gegenstand veranlassen, sich zu bewegen oder seine Bewegung zu verändern. Aber warum bewegen sich die Planeten in Ellipsen um die Sonne? Newton sagte, dafür sei eine bestimmte Kraft verantwortlich und behauptete, es sei dieselbe Kraft, die dafür sorge, dass Gegenstände zur Erde fielen und nicht in Ruhe verharrten, wenn man sie loslasse. Diese Kraft nannte er Gravitation oder Schwerkraft. Außerdem entwickelte Newton eine mathematische Methode, die exakt beschrieb, wie Gegenstände reagieren, wenn eine Kraft wie die Gravitation auf sie einwirkt. Und er löste die daraus resultierenden Gleichungen. So konnte er zeigen, dass sich die Erde und die anderen Planeten unter dem Einfluss, den die Gravitation der Sonne ausübt, in Ellipsen bewegen. Genauso wie Kepler es vorhergesagt hatte. Newton behauptete, seine Gesetze würden für alle Dinge im Universum gelten. Von fallenden Äpfeln bis hin zu Sternen und Planeten. Damit hatte zum ersten Mal in der Geschichte jemand die Bewegung der Planeten mit Gesetzen erklärt, die auch für Bewegungen auf der Erde gelten. Das war der Beginn der modernen Physik und der modernen Astronomie. Ohne den Begriff der ptolemäischen Sphären gab es keinen Grund mehr für die Annahme, das Universum habe eine natürliche Grenze, die äußerste Sphäre. Da die Sterne im Übrigen ihre Position nicht zu verändern schienen, abgesehen von einer kreisförmigen Bewegung über den Himmel, die durch die Rotation der Erde um die eigene Achse hervorgerufen wurde, lag die Annahme nahe, dass die Sterne Objekte wie unsere Sonne sind, nur sehr viel weiter entfernt. Damit hatte die Menschheit nicht nur die Idee aufgegeben, dass die Erde der Mittelpunkt des Universums sei, sondern sogar die Vorstellung, dass unsere Sonne und vielleicht sogar unser Sonnensystem privilegierte Teile des Universums seien. Dieses veränderte Weltbild bedeutete einen tiefgreifenden Wandel des menschlichen Denkens. Er war der Beginn einer wissenschaftlichen Erklärung des Universums. Kapitel 3: Das Wesen wissenschaftlicher Theorien. Wenn wir uns mit der Beschaffenheit des Universums befassen und Fragen erörtern wollen, wie die nach seinem Anfang oder seinem Ende, müssen wir eine klare Vorstellung davon haben, was eine wissenschaftliche Theorie ist. Ich werde hier von der einfachen Auffassung ausgehen, dass eine Theorie aus einem Modell des Universums oder eines seiner Teile sowie aus einer Reihe von Regeln besteht, die Größen innerhalb des Modells in Beziehung zu unseren Beobachtungen setzen. Eine Theorie existiert nur in unserer Vorstellung und besitzt keine andere Wirklichkeit. Gut ist eine Theorie, wenn sie zwei Voraussetzungen erfüllt. Sie muss eine große Klasse von Beobachtungen auf der Grundlage eines Modells beschreiben, das nur einige wenige willkürliche Elemente enthält. Und sie muss eindeutige Voraussagen über die Ergebnisse künftiger Beobachtungen ermöglichen. Newtons Gravitationstheorie beruhte auf einem Modell, nach dem sich Körper mit einer Kraft anziehen, die ihrer Masse proportional und dem Quadrat der Entfernung zwischen ihnen umgekehrt proportional ist. Sie sagt die Bewegungen der Sonne, des Mondes und der Planeten mit großer Präzision voraus. Wie der Wissenschaftsphilosoph Karl Popper darlegte, zeichnet sich eine gute Theorie dadurch aus, dass sie eine Reihe von Vorhersagen macht, die sich im Prinzip jederzeit durch Beobachtungsergebnisse verifizieren lassen. Immer wenn die Beobachtungen aus neuen Experimenten mit den Vorhersagen übereinstimmen, überlebt die Theorie und man fasst ein bisschen mehr Vertrauen zu ihr. Doch sobald man auch nur auf eine Beobachtung stößt, die von der Vorhersage abweicht, muss man die Theorie aufgeben oder modifizieren. In der Praxis sieht dies oft so aus, dass man eine neue Theorie entwickelt, die in Wahrheit nur eine Erweiterung der vorigen ist. Letztlich ist es das Ziel der Wissenschaft, eine einzige Theorie zu finden, die das gesamte Universum beschreibt. In der Praxis aber zerlegen die meisten Wissenschaftler das Problem in zwei Teile. Erstens gibt es die Gesetze, die uns mitteilen, wie sich das Universum im Laufe der Zeit verändert. Zweitens gibt es die Frage nach dem Anfangszustand des Universums. Es hat sich als eine sehr schwierige Aufgabe erwiesen, eine Theorie zu entwickeln, die in einem einzigen Entwurf das ganze Universum beschreibt. Stattdessen zerlegen wir das Problem in einzelne Segmente und arbeiten Teiltheorien aus. Jede dieser Teiltheorien beschreibt eine eingeschränkte Klasse von Beobachtungen und trifft jeweils nur über sie Voraussagen, wobei die Einflüsse anderer Größen außer Acht gelassen werden. Das klassische Beispiel ist die Newtonsche Gravitationstheorie, nach der die Schwerkraft zwischen zwei Körpern, außer vom Abstand, nur von einem mit jedem Körper verknüpften Zahlenwert abhängt, seiner Masse, sonst aber unabhängig von der Beschaffenheit der Körper ist. So braucht man keine Theorie über den Aufbau und Zustand der Sonne und der Planeten, um ihre Umlaufbahnen zu berechnen. Heute beschreibt die Physik das Universum anhand zweier grundlegender Teiltheorien: der allgemeinen Relativitätstheorie und der Quantenmechanik. Sie sind die großen geistigen Errungenschaften aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die allgemeine Relativitätstheorie beschreibt die Schwerkraft und den Aufbau des Universums im Großen, das heißt in der Größenordnung von ein paar Kilometern bis hin zu einer Million, Million, Million, Million Kilometern, der Größe des beobachtbaren Universums. Die Quantenmechanik dagegen beschäftigt sich mit Erscheinungen in Bereichen von außerordentlich geringer Ausdehnung, wie etwa einem Millionstel-Millionstel Zentimeter. Leider sind diese beiden Theorien nicht miteinander in Einklang zu bringen. Sie können nicht beide richtig sein. Eine der Hauptanstrengungen in der heutigen Physik und das zentrale Thema dieses Hörbuchs ist die Suche nach einer neuen Theorie, die beide Teiltheorien einschließt. Nach einer Quantentheorie der Gravitation. Über eine solche Theorie verfügen wir bislang nicht und möglicherweise sind wir noch weit von ihr entfernt. Aber wir kennen bereits viele der Eigenschaften, die sie aufweisen muss. Und wir werden in späteren Kapiteln sehen, dass wir schon einiges über die Voraussagen wissen, die eine Quantentheorie der Gravitation liefern muss. Wenn man der Meinung ist, das Universum sei nicht willkürlich, sondern werde von bestimmten Gesetzen regiert, muss man die Teiltheorien zu einer vollständigen, vereinheitlichten Theorie zusammenfassen, die alles im Universum beschreibt. Seit den ersten Anfängen ihrer Kultur waren die Menschen nie damit zufrieden, die Welt bloß als unverbundenes und unerklärliches Nebeneinander von Ereignissen zu betrachten. Stets waren sie bemüht, die der Welt zugrunde liegende Ordnung zu verstehen. Nach wie vor haben wir ein unstillbares Bedürfnis zu wissen, warum wir hier sind und woher wir kommen. Und wir haben kein geringeres Ziel vor Augen, als die vollständige Beschreibung des Universums, in dem wir leben. Kapitel 4: Newtons Universum. Unsere gegenwärtigen Vorstellungen über die Bewegung von Körpern gehen zurück auf Galilei und Newton. Vorher hielt man sich an Aristoteles, der sagte, der natürliche Zustand eines Körpers sei die Ruhe und er bewege sich nur, wenn eine Triebkraft auf ihn einwirke. Danach müsse ein schwerer Körper schneller als ein leichter fallen, weil er stärker zur Erde gezogen würde. Nach aristotelischer Tradition war man davon überzeugt, man könne alle Gesetze, die das Universum bestimmen, allein durch das Denken ausfindig machen. Und es sei nicht notwendig, sie durch Beobachtungen zu überprüfen. So war vor Galilei niemand daran interessiert, festzustellen, ob Körper von verschiedenem Gewicht tatsächlich mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten fallen. Es heißt, Galilei habe die Überzeugung des Aristoteles dadurch widerlegt, dass er Gewichte vom schiefen Turm von Pisa habe fallen lassen. Die Geschichte ist wahrscheinlich erfunden. Aber Galilei tat etwas Vergleichbares. Er ließ verschieden schwere Kugeln eine glatte Schräge hinunterrollen. Galileis Messungen ließen darauf schließen, dass die Geschwindigkeit aller Körper in gleichem Maße zunahm, unabhängig von ihrem Gewicht. Wenn man beispielsweise eine Kugel einen Hügel hinunterrollen lässt, der auf 10 Meter ein Gefälle von einem Meter aufweist, so wird sich die Kugel nach einer Sekunde mit einer Geschwindigkeit von ungefähr einem Meter pro Sekunde bewegen. Nach 2 Sekunden 2 Meter pro Sekunde zurücklegen und so fort, ganz gleich, wie schwer sie ist. Natürlich fällt ein Bleigewicht schneller als eine Feder. Aber das ist nur darauf zurückzuführen, dass der Fall der Feder durch den Luftwiderstand gebremst wird. Wenn man 2 Körper ohne nennenswerten Luftwiderstand fallen lässt, zum Beispiel 2 Bleigewichte, fallen sie einträchtig nebeneinander her, immer auf gleicher Höhe. Als der Astronaut David R. Scott das Experiment mit Feder und Bleigewicht auf dem Mond durchführte, wo es keine Luft gibt, die die Gegenstände hätte abbremsen können, stellte er fest, dass sie tatsächlich im selben Moment den Boden berührten. Galileis Messungen bildeten die Grundlage der Bewegungsgesetze, die Newton entwickelte. Galileis Experiment zeigt, dass die wirkliche Wirkung einer Kraft ganz generell darin besteht, die Geschwindigkeit eines Körpers zu verändern und nicht nur darin, ihn in Bewegung zu versetzen, wie man früher gedacht hatte. Und es bedeutete zugleich, dass ein Körper, auf den keine Kraft einwirkt, sich geradlinig und mit konstanter Geschwindigkeit fortbewegt. Diesen Gedanken entwickelte erstmals Newton 1687 in seinen Principia Mathematica und er wird als das erste Newtonsche Gesetz bezeichnet. Was mit einem Körper geschieht, wenn eine Kraft auf ihn einwirkt, gibt das 2. Newtonsche Gesetz an. Es besagt, dass der Körper beschleunigt wird, das heißt seine Geschwindigkeit verändert, und zwar proportional zur Kraft. Zugleich ist die Beschleunigung umso kleiner, je größer die Masse des Körpers ist. Ein vertrautes Beispiel ist das Auto. Je stärker der Motor, desto größer die Beschleunigung. Doch je schwerer das Auto, desto geringer die Beschleunigung bei gleichem Motor. Neben den Bewegungsgesetzen, die beschreiben, wie Körper auf Kräfte reagieren, erläutert Newtons Gravitationstheorie auch, wie wir die Stärke einer bestimmten Kraftart, der Gravitation, bestimmen können. Wie beschrieben, besagt diese Theorie, dass jeder Körper jeden anderen mit einer Kraft anzieht, die der Masse jedes der beiden Körper proportional ist. Die Kraft zwischen zwei Körpern A und B wäre also zweimal so groß, würde sich die Masse eines der Körper, sagen wir A, verdoppeln. Nun wird ersichtlich, warum alle Körper gleich schnell fallen. Nach Newtons Gravitationsgesetz wird ein Körper mit doppeltem Gewicht mit doppelter Schwerkraft zu Boden gezogen. Aber er besitzt auch die doppelte Masse, was nach Newtons zweitem Gesetz nur die halbe Beschleunigung pro Krafteinheit bedeutet. Nach dem zweiten Newtonschen Gesetz heben sich diese beiden Wirkungen exakt auf, sodass die Beschleunigung in allen Fällen gleich ist. Ferner ist nach Newtons Gravitationsgesetz die Kraft umso schwächer, je weiter die Körper voneinander entfernt sind. Newtons Gravitationsgesetz sagt aus, dass die Massenanziehung eines Sterns genau ein Viertel derjenigen eines ähnlichen Sterns beträgt, der halb so weit entfernt ist. Es sagt die Umlaufbahnen der Erde, des Mondes und der Planeten mit großer Genauigkeit vorher. Gäbe es ein Gesetz, demzufolge die Anziehung rascher oder weniger rasch mit der Entfernung abnehme, wären die Umlaufbahnen der Planeten nicht elliptisch, sondern würden entweder spiralförmig auf die Sonne zulaufen oder sich immer weiter von ihr entfernen. Aristoteles meinte, die Erde befände sich im Ruhezustand. Doch aus den Newtonschen Gesetzen folgt, dass es keinen eindeutigen Ruhezustand gibt. Man kann mit gleichem Recht sagen, dass sich Körper A in Ruhe befindet, während sich Körper B bezogen auf Körper A mit gleichbleibender Geschwindigkeit bewegt. Oder dass Körper B unbeweglich verharrt, während Körper A sich bewegt. Wenn wir beispielsweise die Erdumdrehung und die Kreisbahn unseres Planeten um die Sonne einen Moment lang unberücksichtigt lassen, so könnten wir entweder sagen, dass die Erde sich in Ruhe befindet, während ein Zug auf ihrer Oberfläche mit 150 Stundenkilometern nordwärts fährt. Oder dass der Zug sich im Ruhezustand befindet, während sich die Erde mit 150 Stundenkilometern südwärts bewegt. Hat Newton recht oder Aristoteles? Und wie können wir das entscheiden? Unter anderem lässt es sich folgendermaßen testen. Stellen Sie sich vor, Sie sind in eine Kiste eingeschlossen und wissen nicht, ob sie sich in einem fahrenden Zug befindet oder auf festem Boden. Letzteres laut Aristoteles der bevorzugte Ruhezustand. Würden Sie Experimente in Ihrer Kiste auf dem Zug ausführen, würden Sie genauso ausgehen wie in der Kiste auf dem ruhenden Bahnsteig, vorausgesetzt der Zug würde vollkommen stoßfrei fahren. Beim Tischtennisspiel im Zug würde sich der Ball genauso verhalten wie beim Spiel am Gleis. Und befänden Sie sich in Ihrer Kiste und spielten Sie das Spiel bei verschiedenen Geschwindigkeiten relativ zur Erde, sagen wir bei 0, 80 und 150 Stundenkilometern, böte der Ball in allen Situationen das gleiche Bild. So verhält sich die Welt. Und so spiegelt sie die Mathematik der Newtonschen Gesetze wider. Es gibt keine Möglichkeit zu entscheiden, ob sich die Erde oder der Zug bewegt. Der Bewegungsbegriff ist nur bedeutungsvoll, wenn er sich auf andere Gegenstände bezieht. Spielt es wirklich eine Rolle, ob Aristoteles oder Newton recht hat? Ist es nur eine Frage der Auffassung, der Philosophie? Oder hat es eine Bedeutung für die Wissenschaft? Tatsächlich bedeutet das Fehlen eines absoluten Zustands der Ruhe, dass man nicht bestimmen kann, ob zwei aufeinander folgende Ereignisse am gleichen Ort im Raum stattfanden. Nehmen wir zum besseren Verständnis an, der Tischtennisball in der Bahn springt senkrecht hoch und runter, so dass er im Abstand von einer Sekunde zweimal an derselben Stelle des Tisches aufprallt. Für den Beobachter im Zug haben die Orte des ersten und zweiten Aufpralls einen räumlichen Abstand von null. Für jemanden, der am Gleis steht, würden die beiden Rücksprünge des Balls etwa 40 Meter auseinander liegen, weil der Zug diese Strecke in der Zwischenzeit zurückgelegt hätte. Laut Newton haben die beiden Beobachter das gleiche Recht, sich als ruhend anzusehen. Daher sind beide Auffassungen gleichermaßen akzeptabel. Anders als Aristoteles meinte, ist keine Auffassung der anderen vorzuziehen. Die beobachteten Positionen der Ereignisse und die Entfernungen zwischen ihnen sind für einen Beobachter im Zug und für einen Beobachter an den Gleisen verschieden. Und es gibt keinen Grund, die Beobachtungen des einen denen des anderen vorzuziehen. Eine Illustration zur Relativität der Entfernung finden Sie im Booklet, Abbildung 2. Aristoteles wie Newton glaubten an eine absolute Zeit. Das heißt, sie meinten, man könnte das Zeitintervall zwischen zwei Ereignissen eindeutig bestimmen. Und diese Zeit wäre stets die gleiche, wer auch immer sie messe, vorausgesetzt, es würden gute Uhren verwendet. Im Gegensatz zum absoluten Raum war die absolute Zeit in Einklang mit Newtons Gesetzen. Das entsprach nach Ansicht der meisten Menschen auch dem gesunden Menschenverstand. Doch im 20. Jahrhundert wurde den Physikern klar, dass sie ihre Vorstellungen über Zeit und Raum verändern mussten. Wie wir sehen werden, entdeckten sie, dass vom Beobachter abhängt, wie viel Zeit zwischen zwei Ereignissen vergeht. Genauso wie der räumliche Abstand zwischen den Aufprallpunkten des Tischtennisballs vom Beobachter abhängt. Ferner entdeckten sie, dass die Zeit nicht vollkommen getrennt und unabhängig vom Raum ist. Entscheidend für diese Erkenntnisse war die Einsicht in bislang unbekannte Eigenschaften des Lichts. Kapitel 5: Relativitätstheorie. Dass Licht sich mit einer endlichen, wenn auch sehr hohen Geschwindigkeit bewegt, wurde erstmals 1676 von dem dänischen Astronomen Ole Christensen Römer entdeckt. Wenn Sie die Jupitermonde beobachten, stellen Sie fest, dass sie von Zeit zu Zeit aus ihrem Sichtfeld verschwinden, weil sie dann einer Bahn hinter dem Riesenplaneten folgen. Diese Verfinsterungen der Jupitermonde müssten eigentlich in regelmäßigen Zeitabständen erfolgen. Doch Römer stellte fest, dass die Intervalle der Verfinsterungen keineswegs gleich waren. Bewegten sich die Monde in ihren Bahnen aus irgendeinem Grund mal schneller und mal langsamer? Römer hatte eine Erklärung. Würde sich das Licht mit unendlicher Geschwindigkeit ausbreiten, sähen wir auf der Erde die Verfinsterungen in regelmäßigen Intervallen genau zu dem Zeitpunkt, da sie stattfänden, wie das Ticken einer kosmischen Uhr. Stellen Sie sich nun vor, dass sich das Licht mit endlicher Geschwindigkeit ausbreitet. Dann sehen wir jede Verfinsterung erst einige Zeit, nachdem sie stattgefunden hat. Diese Verzögerung richtet sich nach der Lichtgeschwindigkeit und der Entfernung Jupiters von der Erde. Gelegentlich kommt Jupiter der Erde etwas näher. In diesem Fall hat das Signal jeder aufeinanderfolgenden Finsternis eine jeweils kürzere Entfernung zurückzulegen und erreicht uns jedes Mal ein wenig früher, als wenn Jupiter in konstanter Entfernung verharrte. Umgekehrt erblicken wir die Verfinsterungen jedes Mal ein wenig später, wenn sich Jupiter von der Erde entfernt. Wie viel früher oder später diese Signale eintreffen, hängt, wie gesagt, von der Lichtgeschwindigkeit ab. Und dieser Umstand ermöglicht es uns, sie zu messen. Genau das tat Römer. Allerdings hatte er die Entfernungsschwankungen zwischen Erde und Jupiter nicht sehr genau gemessen. So kam er auf eine Lichtgeschwindigkeit von 224.000 Kilometern pro Sekunde, während man heute von 300.000 Kilometern pro Sekunde ausgeht. Doch dies soll die bemerkenswerte Leistung Römers, der nicht nur bewies, dass sich das Licht mit endlicher Geschwindigkeit bewegt, sondern diese Geschwindigkeit auch maß, keineswegs schmälern. Eine zufriedenstellende Theorie über die Ausbreitung des Lichts schlug erst 1865 der englische Physiker James Clerk Maxwell vor, dem es gelang, die Teiltheorien zu vereinigen, mit denen man bis dahin die Kräfte der Elektrizität und des Magnetismus beschrieben hatte. Maxwell wies mathematisch nach, dass diese elektrischen und magnetischen Kräfte nicht so zustande kommen, dass Teilchen direkt aufeinander einwirken. Vielmehr erzeugt jede elektrische Ladung und jeder elektrische Strom im umgebenden Raum ein Feld, das eine Kraft auf jede andere Ladung und jeden anderen Strom in diesem Raum ausübt. Maxwell stellte fest, dass ein einziges Feld die elektrische und magnetische Kraft vermittelt, Folglich sind Elektrizität und Magnetismus untrennbare Aspekte derselben Kraft. Diese Kraft nannte er die elektromagnetische Kraft und das Feld, das sie trägt, das elektromagnetische Feld. Aus Maxwells Gleichungen folgte, dass es zu wellenartigen Störungen im elektromagnetischen Feld kommen könne und dass diese sich mit einer konstanten Geschwindigkeit, wie Wellen in einem Teich, bewegen würden. Als er diese Geschwindigkeit berechnete, stellte er fest, dass sie exakt der Lichtgeschwindigkeit entsprach. Das ließ sich schwer mit Newtons Theorie in Einklang bringen, die besagte, dass es keinen absoluten Ruhepunkt gibt. Denn wenn es keinen solchen Ruhepunkt gibt, sollte man meinen, lässt sich auch kein allgemein verbindliches Einverständnis über die Geschwindigkeit eines Objekts erzielen. Um das zu verstehen, stellen wir uns noch einmal vor, Sie spielen im Zug Tischtennis. Wenn Sie den Ball in Richtung Spitze des Zuges schlagen, und zwar mit einer Geschwindigkeit, die Ihr Gegner mit 10 Stundenkilometern misst, erwarten Sie, dass ein Beobachter auf dem Bahnsteig die Geschwindigkeit des Balls mit 160 Stundenkilometern bestimmt. Die 10, mit denen der Ball sich relativ zum Zug bewegt, plus der 150, mit denen sich der Zug relativ zum Bahnsteig bewegt. Wie groß ist nun die Geschwindigkeit des Balls? 10 Stundenkilometer oder 160? Wie definieren wir sie? Relativ zum Zug oder relativ zur Erde? Demselben Ball könnte jede andere Geschwindigkeit zugeschrieben werden, je nach dem Bezugssystem, in dem man die Geschwindigkeit misst. Sehen Sie hierzu Abbildung 3 im Booklet. Gemäß Newtons Theorie muss das Gleiche für das Licht gelten. Was bedeutet es also in Maxwells Theorie, dass sich Lichtwellen mit einer bestimmten, konstanten Geschwindigkeit fortbewegen? Um Maxwells Theorie mit Newtons Gesetzen zu versöhnen, ging man von der Existenz eines Stoffes aus, des sogenannten Äthers, der überall, sogar im Vakuum des leeren Raumes, vorhanden sei. Der Ätherbegriff besaß eine gewisse Anziehungskraft für Wissenschaftler, die glaubten, dass die Wellen der elektromagnetischen Energie irgendein Trägermedium brauchten, so wie Wasserwellen das Wasser und Schallwellen die Luft brauchen. Diese Idee ließ sich testen. Stellen Sie sich Licht vor, das von einer Quelle ausgesandt wird. Nach der Äthertheorie müsste es sich mit Lichtgeschwindigkeit durch den Äther bewegen. Wenn Sie sich durch den Äther auf das Licht zubewegen, muss die Geschwindigkeit, mit der Sie sich dem Licht nähern, die Summe aus der Geschwindigkeit des Lichts durch den Äther und Ihrer Geschwindigkeit durch den Äther sein. Das Licht nähert sich Ihnen rascher, als wenn Sie sich nicht oder in eine andere Richtung bewegten. Doch da die Lichtgeschwindigkeit im Vergleich zu den Geschwindigkeiten, mit denen wir uns bewegen können, extrem hoch ist, war dieser Geschwindigkeitsunterschied sehr schwer zu messen. 1887 führten Albert Michelson und Edward Morley in Cleveland mit großer Sorgfalt ein Experiment durch. Sie erkannten, dass sich ihr Labor mit einer relativ hohen Geschwindigkeit durch den Äther bewegen musste, da die Erde die Sonne mit einer Geschwindigkeit von rund 30 Kilometern pro Sekunde umkreist. Natürlich wusste niemand, in welche Richtung oder wie schnell sich der Äther relativ zur Sonne bewegte oder ob er sich überhaupt bewegte. Doch sie hofften, diesen unbekannten Faktor dadurch klären zu können, dass sie das Experiment zu verschiedenen Jahreszeiten wiederholten. Also zu Zeitpunkten, wo sich die Erde auf verschiedenen Positionen ihrer Bahn befand. Daher führten Michelson und Morley ein Experiment durch, bei dem sie die Lichtgeschwindigkeit in Richtung der Erdbewegung durch den Äther, also wenn wir uns auf die Lichtquelle zubewegen, mit der im rechten Winkel zur Erdbewegung, also wenn wir uns nicht auf die Lichtquelle zubewegen, verglichen. Zu ihrer großen Überraschung stellten sie fest, dass die beiden Geschwindigkeiten identisch waren. Zwischen 1887 und 1905 wurden zahlreiche Versuche unternommen, die Äthertheorie zu retten. Im Jahre 1905 erklärte ein bis dahin unbekannter Beamter des Eidgenössischen Patentamtes Bern, Albert Einstein, in einem berühmten Aufsatz, die ganze Vorstellung vom Äther sei überflüssig. Vorausgesetzt, man sei bereit, die Vorstellung von der absoluten Zeit aufzugeben. Einsteins Relativitätsprinzip, Das Grundpostulat seiner Relativitätstheorie besagt, dass die Naturgesetze für alle bewegten Beobachter unabhängig von ihrer Geschwindigkeit gleich sein müssen. Das traf zwar schon auf Newtons Bewegungsgesetze zu, doch nun dehnte Einstein das Prinzip auch auf Maxwells Theorie und die Lichtgeschwindigkeit aus. Da Maxwells Theorie vorschreibt, dass die Lichtgeschwindigkeit einen gegebenen Wert besitzt, muss jeder bewegte Beobachter denselben Wert messen, egal wie schnell er sich auf die Lichtquelle zu- oder von ihr fortbewegt. Diese einfache Idee erklärte sicherlich, und zwar ohne Rückgriff auf den Äther oder irgendein anderes privilegiertes Bezugssystem, die Bedeutung der Lichtgeschwindigkeit in Maxwells Gleichungen. Doch sie hatte auch einige bemerkenswerte und häufig erwartungswidrige Konsequenzen. Die Bedingung, dass alle Beobachter Einigkeit darüber erzielen müssen, wie schnell das Licht sich bewegt, zwingt uns, unseren Zeitbegriff zu verändern. Stellen wir uns noch einmal den rasenden Zug vor. In Kapitel 4 haben wir gesehen, dass jemand im Zug, der einen auf- und abspringenden Tischtennisball beobachtet, erklärt, der Ball läge nur wenige Zentimeter zurück. Ein Beobachter auf dem Bahnsteig hingegen, es seien 40 Meter. Wenn der Beobachter im Zug eine Taschenlampe anknipste, wären sich die beiden Beobachter gleichfalls nicht einig darüber, welche Entfernung das Licht zurückgelegt hat. Über die Lichtgeschwindigkeit können sie sich nur einig werden, wenn sie auch über die benötigte Zeit Einverständnis erzielen. Mit anderen Worten, die Relativitätstheorie verlangt von uns, die absolute Zeit aufzugeben. Stattdessen muss jeder Beobachter sein eigenes Zeitmaß haben, das von seiner mitgeführten Uhr gemessen wird. In der Relativitätstheorie besteht keine Notwendigkeit, einen Äther anzunehmen, dessen Existenz sowieso nicht nachgewiesen werden könnte, wie das Michelson-Morley-Experiment gezeigt hat. Stattdessen zwingt uns die Relativitätstheorie, unsere Vorstellungen von Raum und Zeit grundlegend zu verändern. Wir müssen uns mit dem Gedanken anfreunden, dass die Zeit nicht unabhängig vom Raum existiert, sondern sich mit ihm zu einem Gebilde verbindet, das wir Raumzeit nennen. Die Relativitätstheorie brauchte Jahre, um sich in der physikalischen Gemeinschaft durchzusetzen. Es ist ein Beweis für Einsteins Vorstellungskraft, dass er in der Lage war, die Theorie zu entwickeln, und für sein Vertrauen in die eigene Logik, dass er sie zu Ende dachte, trotz der seltsamen Konsequenzen, die sich aus ihr zu ergeben schienen. Aus der alltäglichen Erfahrung wissen wir, dass man die Position eines Punktes im Raum durch drei Koordinaten angeben kann. In der Raumzeit der Relativitätstheorie lässt sich jedes Ereignis, das heißt alles, was an einem bestimmten Punkt im Raum und zu einer bestimmten Zeit geschieht, durch vier Koordinaten bestimmen. Wiederum ist die Wahl der Koordinaten beliebig. Jedes System von drei hinreichend definierten Raumkoordinaten und jedes Zeitmaß ist zulässig. Die Relativitätstheorie unterscheidet im Grunde nicht zwischen Raum- und Zeitkoordinaten, wie es in ihr auch keinen wirklichen Unterschied zwischen zwei beliebigen Raumkoordinaten gibt. Man könnte ein neues Koordinatensystem wählen, in dem etwa die erste Raumkoordinate eine Kombination aus der ersten und zweiten aus dem alten System ist. Eine andere allgemein bekannte Konsequenz der Relativitätstheorie ist die Äquivalenz von Masse und Energie, die in Einsteins berühmter Gleichung E gleich mc² zusammengefasst ist, wobei E die Energie ist, m die Masse und c die Lichtgeschwindigkeit. Häufig wird diese Gleichung verwendet, um zu berechnen, wie viel Energie erzeugt würde, wenn man, sagen wir, ein Klümpchen Materie in reine elektromagnetische Strahlung verwandeln würde. Da die Lichtgeschwindigkeit eine große Zahl ist, lautet die Antwort eine Menge. Die Materie, die in der Hiroshima-Bombe in Energie umgewandelt wurde, wog weniger als ein Gramm. Doch die Gleichung teilt uns weiter mit, dass wir, wenn wir die Energie eines Objekts erhöhen, auch seine Masse vergrößern. Das heißt seinen Widerstand gegen eine Beschleunigung oder Geschwindigkeitsveränderung. Eine Form von Energie ist die Bewegungsenergie oder kinetische Energie. Wie wir Energie brauchen, um unser Auto in Bewegung zu versetzen, so ist Energie erforderlich, um die Geschwindigkeit jedes anderen Objekts zu erhöhen. Die kinetische Energie eines bewegten Objekts ist identisch mit der Energie, die Sie aufwenden müssen, um es in Bewegung zu versetzen. Daher gilt, je rascher sich ein Objekt bewegt, desto mehr kinetische Energie besitzt es. Infolge der Äquivalenz von Energie und Masse muss die Energie, die ein Objekt aufgrund seiner Bewegung besitzt, zu seiner Masse hinzukommen. Mit anderen Worten, sie erschwert es ihm, seine Geschwindigkeit weiter zu steigern. Von ausschlaggebender Bedeutung ist dieser Effekt allerdings nur bei Objekten, deren Geschwindigkeit der des Lichtes nahe kommt. Beispielsweise ist bei 10% der Lichtgeschwindigkeit die Masse eines Objekts nur 0,5% größer als normal, während sie bei 90% der Lichtgeschwindigkeit mehr als doppelt so groß wie normal wäre. Je mehr sich das Objekt der Lichtgeschwindigkeit nähert, desto rascher wächst seine Masse, sodass mehr und mehr Energie erforderlich ist, es noch weiter zu beschleunigen. Nach der Relativitätstheorie kann es die Lichtgeschwindigkeit niemals erreichen, weil seine Masse dann unendlich würde und weil es dazu aufgrund der Äquivalenz von Masse und Energie einer unendlichen Energie bedürfte. Aus diesem Grund ist jedes normale Objekt durch die Relativitätstheorie dazu verurteilt, sich mit Geschwindigkeiten unterhalb der Lichtgeschwindigkeit fortzubewegen. Nur das Licht oder andere Wellen, die keine Ruhmasse haben, können sich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten. Einsteins Relativitätstheorie aus dem Jahr 1905 heißt spezielle Relativitätstheorie. Ihren Namen verdankte sie dem Umstand, dass sie zwar sehr befriedigend erklärte, warum die Lichtgeschwindigkeit allen Beobachtern gleich erscheint und was geschieht, wenn sich Objekte mit Geschwindigkeiten nahe der des Lichts bewegen, dass sie aber im Widerspruch zur Newtonschen Gravitationstheorie stand. Newtons Theorie besagte, dass sich Objekte stets mit einer Kraft anziehen, deren Größe von der Entfernung zwischen ihnen abhängt. Das heißt, wenn man eines der Objekte bewegt, müsste sich die Kraft, die auf das andere einwirkt, sofort verändern. Würde die Sonne plötzlich verschwinden, so folgt aus Maxwells Theorie, dass die Erde noch rund 8 Minuten hell bliebe, da das Licht der Sonne so lange brauchte, um uns zu erreichen. Doch nach Newtons Gravitationsgesetz würde die Erde ohne jede Zeitverzögerung der Anziehungskraft der Sonne enthoben sein und aus ihrer Bahn fliegen. Zwischen 1908 und 1914 unternahm Einstein eine Reihe erfolgloser Versuche, eine neue Gravitationstheorie in Einklang mit der speziellen Relativität zu entwickeln. 1915 trat er schließlich mit einer Arbeit an die Öffentlichkeit, die das zum Inhalt hatte, was wir heute als allgemeine Relativitätstheorie bezeichnen. Kapitel 6: Gekrümmter Raum. Einsteins allgemeine Relativitätstheorie ging von dem revolutionären Vorschlag aus, die Gravitation sei nicht eine Kraft wie andere Kräfte. Man müsse sie vielmehr als eine Folge des Umstands betrachten, dass die Raumzeit nicht eben sei, wie man bis dahin angenommen hatte, sondern gekrümmt oder verzerrt durch die Verteilung der Massen und Energien in ihr. Körper wie die Erde würden nicht durch eine Kraft, Gravitation genannt, dazu gebracht, sich auf gekrümmten Bahnen zu bewegen. Sie folgten vielmehr der besten Annäherung an eine geradlinige Bahn, die in einem gekrümmten Raum möglich sei, einer sogenannten Geodäte. Eine Geodäte ist die kürzeste oder längste Verbindung zwischen zwei nahegelegenen Punkten. Eine geometrische Ebene ist ein Beispiel für einen zweidimensionalen, flachen Raum, in dem Geodäten gerade Linien sind. Die Oberfläche der Erde beispielsweise ist ein zweidimensionaler, gekrümmter Raum. Eine Geodäte auf der Erde wird Großkreis genannt. Der Äquator ist ein Großkreis. Das gilt für jeden Kreis auf dem Globus, dessen Mittelpunkt mit dem der Erde zusammenfällt. Da die Geodäte die kürzeste Verbindung zwischen zwei beliebigen Flugplätzen ist, wird jeder Navigator dem Piloten diese Route angeben. Beispielsweise können Sie von New York nach Madrid fliegen, indem Sie Ihrem Kompass fast genau nach Osten folgen und 5930 Kilometer auf dem gemeinsamen Breitengrad der beiden Städte zurücklegen. Doch Sie können es auch mit 5770 Kilometern schaffen, wenn sie auf einem Großkreis fliegen, der sie zuerst nach Nordosten führt, sich dann allmählich nach Osten und schließlich nach Südosten wendet. Wenn sie sich von Punkt zu Punkt auf der Erdoberfläche geradewegs nach Osten begeben, bewegen sie sich in Wirklichkeit nicht gerade. Zumindest nicht gerade im Sinne des direktesten Weges, der Geodäte. Sehen Sie hierzu Abbildung 4 im Booklet. Wenn keine Materie vorhanden ist, entsprechen diese Geraden im vierdimensionalen Raum Geraden im dreidimensionalen Raum. Ist Materie vorhanden, wird die vierdimensionale Raumzeit verformt, mit dem Effekt, dass sich die Bahnen der Körper im dreidimensionalen Raum in einer Weise krümmen, die in der alten Newtonschen Theorie durch die Effekte der Gravitationsanziehung erklärt wurde. Stellen Sie sich ein Raumschiff vor, das direkt über den Nordpol fliegt. Wenn Sie seine Bahn auf die zweidimensionale Erdoberfläche projizieren, stellen Sie fest, dass es einem Halbkreis folgt. Ein ähnliches, schwerer vorstellbares Phänomen haben wir, wenn die Masse der Sonne die Raumzeit so krümmt, dass sich die Erde, obwohl sie in der vierdimensionalen Raumzeit einer Geraden folgt, für uns im dreidimensionalen Raum entlang einer fast kreisförmigen Bahn zu bewegen scheint. Obwohl anders abgeleitet, sind die von der allgemeinen Relativitätstheorie vorhergesagten Umlaufbahnen der Planeten fast identisch mit denen, die sich aus Newtons Gravitationstheorie ergaben. Die größte Abweichung weist die Bahn des Merkur auf, der von allen Planeten der Sonne am nächsten ist, der stärksten Gravitationswirkung unterworfen ist und eine besonders langgestreckte Ellipse als Umlaufbahn hat. Die allgemeine Relativitätstheorie sagt voraus, dass die Längsachse der Ellipse sich mit einer Geschwindigkeit von ungefähr einem Grad pro 10.000 Jahren um die Sonne drehen müsste. Zur Präzession des Merkur sehen Sie bitte Abbildung 5 im Booklet. So geringfügig dieser Effekt ist, so war er den Astronomen doch schon lange vor 1915 aufgefallen und diente als eine der ersten Bestätigungen der Einsteinschen Theorie. Später sind mit Hilfe von Radar die noch geringfügigeren Abweichungen der anderen Planeten von Newtons Vorhersagen gemessen worden. Und sie deckten sich alle mit den Berechnungen auf der Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie. Auch Lichtstrahlen müssen in der Raumzeit geodätischen Linien folgen. Wiederum bewirkt die Krümmung der Raumzeit, dass sich das Licht nicht mehr geradlinig durch den Raum zu bewegen scheint. Deshalb sagt die allgemeine Relativitätstheorie voraus, das Licht werde durch Gravitationsfelder abgelenkt. Beispielsweise müsste der Theorie zufolge die Sonne, Kraft ihrer Masse, Lichtbahnen in ihrer Nähe leicht nach innen biegen. Das heißt, das Licht eines fernen Sterns, das auf seiner Reise durchs Universum in die Nähe der Sonne geriete, würde um einen kleinen Winkel abgelenkt werden, so dass der Stern für einen Beobachter auf der Erde in einer anderen Position zu stehen schiene. Striche das Licht des Sterns stets nahe an der Sonne vorbei, könnten wir natürlich nicht entscheiden, ob es abgelenkt wird oder ob der Stern tatsächlich dort ist, wo wir ihn sehen. Da die Erde jedoch um die Sonne kreist, sind es im Laufe der Zeit immer andere Sterne, die hinter der Sonne verschwinden. Dabei wird ihr Licht abgelenkt. Ihre Position im Verhältnis zum übrigen Sternenhimmel scheint sich zu verändern. Normalerweise ist es sehr schwer, diesen Effekt zu beobachten, weil das Licht der Sonne die Beobachtung von Sternen, die in Sonnennähe am Himmel stehen, nicht zulässt. Anders verhält es sich bei einer Sonnenfinsternis, wenn der Mond das Sonnenlicht abfängt. Einsteins Voraussagen zur Lichtablenkung konnten im Jahre 1915 noch nicht überprüft werden, weil der Erste Weltkrieg tobte. Erst 1919 stellte eine britische Expedition bei einer Sonnenfinsternis an der Küste Westafrikas fest, dass das Licht tatsächlich von der Sonne abgelenkt wird, wie es die Theorie vorhersagt. Bei einer späteren Überprüfung der Fotos, die auf der Expedition gemacht worden waren, stieß man auf Fehler, die genauso groß waren wie der Effekt, den man hatte messen wollen. In einer Reihe späterer Beobachtungen ist die Lichtablenkung dann jedoch exakt bestätigt worden. Zur Lichtablenkung der Sonne finden Sie im Booklet die Abbildung 6. Nach einer anderen Vorhersage der allgemeinen Relativitätstheorie müsste die Zeit in der Nähe eines massereichen Körpers wie der Erde langsamer verstreichen. Das erkannte Einstein erstmals im Jahr 1907, 5 Jahre bevor ihm klar wurde, dass die Gravitation auch die Form des Raums verändert, und 8 Jahre bevor er seine Theorie abschloss. Er leitete den Effekt aus dem Äquivalenzprinzip ab, das in der allgemeinen Relativitätstheorie die gleiche Rolle spielte wie das Grundpostulat in der speziellen Relativitätstheorie. Bekanntlich müssen nach dem Relativitätsprinzip der speziellen Relativitätstheorie die physikalischen Gesetze für alle frei in Bewegung befindlichen Beobachter, unabhängig von ihrer Geschwindigkeit, gleich sein. Grob gesagt, verallgemeinert das Äquivalenzprinzip diese Aussage auf alle Beobachter, die sich nicht kräftefrei bewegen, sondern dem Einfluss eines Gravitationsfeldes unterworfen sind. Für unsere Zwecke können wir das Prinzip folgendermaßen formulieren: In Raumregionen, die klein genug sind, lässt sich unmöglich entscheiden, ob man sich ruhend in einem Gravitationsfeld befindet oder im leeren Raum gleichförmig beschleunigt. Stellen Sie sich vor, Sie sind in einem Fahrstuhl, der sich seinerseits im leeren Raum befindet. Es gibt keine Gravitation, kein Oben und kein Unten. Nun beginnt der Fahrstuhl sich mit konstanter Beschleunigung zu bewegen. Plötzlich spüren Sie Gewicht. Das heißt, Sie werden von einem Ende des Fahrstuhls angezogen, das Ihnen plötzlich als der Boden erscheint. Wenn Sie jetzt einen Apfel in der ausgestreckten Hand hielten und ihn losließen, fiele er auf den Boden. In dem Augenblick, da Sie beschleunigen, entwickelt sich alles Geschehen in dem Fahrstuhl genauso, als würde er sich überhaupt nicht bewegen, sondern befände sich ruhend in einem gleichförmigen Gravitationsfeld. Ebenso wenig wie Sie im Inneren eines Zuges entscheiden können, ob Sie sich gleichförmig bewegen oder nicht, vermögen Sie, so Einstein, im Inneren des Fahrstuhls zu entscheiden, ob Sie gleichförmig beschleunigen oder sich in einem gleichförmigen Gravitationsfeld befinden. Das Ergebnis dieser Überlegungen war Einsteins Äquivalenzprinzip. Das Äquivalenzprinzip und das obige Beispiel dafür gelten nur, wenn die träge Masse, die Masse in Newtons zweitem Gesetz, die bestimmt, wie stark sie in Reaktion auf eine Kraft beschleunigen, und die schwere Masse, die Masse in Newtons Gravitationsgesetz, die bestimmt, wie viel Gravitation sie spüren, gleich sind. Denn wenn beide Massearten gleich sind, fallen alle Objekte in einem Gravitationsfeld unabhängig von ihrer Masse mit der gleichen Geschwindigkeit. Wie Einstein die Äquivalenz von träger und schwerer Masse dazu benutzte, um sein Äquivalenzprinzip und schließlich die allgemeine Relativitätstheorie abzuleiten, erwies sich als ein logisches Bravourstück, das beispiellos in der Geschichte des menschlichen Denkens ist. Nun, da wir das Äquivalenzprinzip kennen, können wir Einsteins Logik folgen, indem wir ein anderes Gedankenexperiment durchführen, das zeigt, warum die Zeit dem Einfluss der Gravitation unterliegen muss. Stellen wir uns ein Raumschiff weit draußen im All vor. Nehmen wir aus Gründen der Einfachheit an, das Raumschiff sei so lang, dass das Licht 1 Sekunde braucht, um es von oben nach unten zu durchqueren. Denken wir uns ferner, es befände sich ein Beobachter oben an der Decke des Raumschiffs und ein anderer an seinem Boden. Beide mit baugleichen Uhren ausgerüstet, die 1 mal pro Sekunde ticken. Der Beobachter an der Decke wartet, bis die Uhr tickt, und schickt dann augenblicklich ein Lichtsignal an den Beobachter im Boden. Der Deckenbeobachter wiederholt den Vorgang, wenn seine Uhr das nächste Mal tickt. Bei dieser Konstellation braucht jedes Signal 1 Sekunde, um den Bodenbeobachter zu erreichen. Wenn der Deckenbeobachter 2 Lichtsignale im Abstand von 1 Sekunde sendet, empfängt der Bodenbeobachter 2 Signale im Abstand von 1 Sekunde. Wie könnte sich diese Situation verändern, wenn sich das Raumschiff unter dem Einfluss der Gravitation ruhend auf der Erde befände, statt freischwebend im All? Nach Newtons Theorie hätte die Gravitation keinen Einfluss auf diese Situation. Doch das Äquivalenzprinzip sagt etwas anderes voraus. Wir können erkennen, was geschieht, so sagt das Prinzip, wenn wir statt den Gravitationseffekt zu betrachten, den Einfluss der gleichförmigen Beschleunigung zugrunde legen. Nehmen wir also an, das Raumschiff beschleunigt. Da sich das Raumschiff nach oben bewegt, muss das erste Signal eine kürzere Strecke zurücklegen als in der vorigen Situation. Infolge der Beschleunigung hat das zweite Signal noch weniger Abstand zu überwinden als das erste und trifft in noch kürzerer Zeit ein. Der Beobachter am Boden des Raumschiffs misst folglich weniger als eine Sekunde zwischen den Signalen und befindet sich nicht im Einvernehmen mit dem Deckenbeobachter, der behauptet, sie im Abstand von exakt einer Sekunde gesendet zu haben. Das Äquivalenzprinzip besagt, dass es auch für ein ruhendes Raumschiff in einem Gravitationsfeld gilt. Das heißt, selbst in einem Raumschiff, das nicht beschleunigt, sondern an der Erdoberfläche auf einer Abschussrampe steht, erhält der Bodenbeobachter die Signale in kürzeren Zeitabständen als einer Sekunde auf seiner Uhr gemessen, obwohl der Deckenbeobachter sie nach seiner Uhr in Abständen von einer Sekunde sendet. Das ist verblüffend. Wie uns die spezielle Relativitätstheorie mitteilt, dass die Zeit für Beobachter in relativer Bewegung unterschiedlich verstreicht, geht aus der allgemeinen Relativitätstheorie hervor, dass die Zeit für Beobachter in verschiedenen Höhen in einem Gravitationsfeld verschieden verstreicht. Nach der allgemeinen Relativitätstheorie hat der Bodenbeobachter weniger als eine Sekunde zwischen den Signalen gemessen, weil die Zeit nahe der Erdoberfläche langsamer verstreicht. Je stärker das Feld, desto größer dieser Effekt. Newtons Bewegungsgesetz hat die Idee der absoluten Position im Raum aufgehoben. Nun haben wir gesehen, wie die Relativitätstheorie den Begriff der absoluten Zeit beseitigt. Diese Vorhersage wurde 1962 überprüft, indem man zwei sehr präzise Uhren oben und unten an einem Wasserturm anbrachte. Man stellte fest, dass die Uhr am Fuße des Turms in genauer Übereinstimmung mit der Relativitätstheorie langsamer ging. Der Effekt ist gering. Allerdings hat die unterschiedliche Gangart von Uhren in verschiedenen Höhen über der Erde beträchtliche praktische Bedeutung gewonnen, seit es sehr genaue Navigationssysteme gibt, in denen Satellitensignale eine grundlegende Rolle spielen. Blieben die Vorhersagen der allgemeinen Relativitätstheorie unberücksichtigt, würden sich bei den Positionsberechnungen Fehler von mehreren Kilometern ergeben. Auch unsere biologischen Uhren sind diesen Veränderungen des Zeitflusses unterworfen. Stellen Sie sich ein Zwillingspaar vor. Der eine Zwilling lebt auf einem Berggipfel, der andere auf Meereshöhe. Der erste würde rascher altern als der zweite. Wenn sie sich wieder treffen, wäre der eine älter als der andere. In diesem Fall wäre der Altersunterschied sehr gering, aber er könnte sehr viel größer sein, wenn einer der Zwillinge eine lange Reise in einem Raumschiff unternehme, das sich beinahe mit Lichtgeschwindigkeit fortbewegte. Bei seiner Rückkehr wäre er sehr viel jünger als der auf der Erde gebliebene Zwillingsbruder. Dieser Effekt wird als Zwillingsparadoxon bezeichnet. Doch er ist nur paradox, wenn man noch die Vorstellung von der absoluten Zeit im Hinterkopf hat. Eine einzige absolute Zeit gibt es in der Relativitätstheorie nicht. Vor 1915 stellte man sich Raum und Zeit als den festgelegten Rahmen vor, in dem die Ereignisse stattfinden können, der aber durch das, was in ihm geschieht, nicht beeinflusst wird. Das galt sogar noch für die spezielle Relativitätstheorie. In der allgemeinen Relativitätstheorie stellt sich die Situation jedoch grundlegend anders dar. Raum und Zeit sind nun dynamische Größen. Wenn ein Körper sich bewegt oder eine Kraft wirkt, so wird dadurch die Krümmung von Raum und Zeit beeinflusst. Und umgekehrt beeinflusst die Struktur der Raumzeit die Bewegung von Körpern und die Wirkungsweise von Kräften. Raum und Zeit wirken nicht nur auf alles ein, was im Universum geschieht, sondern werden auch davon beeinflusst. Wie man ohne die Begriffe von Raum und Zeit nicht über Ereignisse im Universum sprechen kann, so ist es in der allgemeinen Relativitätstheorie sinnlos, über Raum und Zeit zu sprechen, die außerhalb der Grenzen des Universums liegen. Dieses neue Verständnis von Raum und Zeit veränderte in den Jahrzehnten nach 1915 unsere Auffassung vom Universum von Grund auf.